Nokia. Nokia, Nokia. Heaven's got the smell. Huh. Huh. Ja. So frech und so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech, so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech, so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech. So frisch, ich zieh Rapper an Tisch, stehe auf der Gastlist und ich mache nur Plus. Ich bin unverschämt süß, doch ich zeig Disziplin. Bin ein echt fescher Dude, frisch, frech und so smooth. Bin kein Internet-Troll, finde Internet toll und deshalb bin ich so. Und deshalb bin ich so, ja. Wollt ihr mich wieder nur abstechen, muss ich leider wieder nur frech lächeln und sagen: So frech und so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech und so frech und so frech und so frech, so frech, so frech, so frech, so frech, so frech.